Radio! Radio ist voll cool! Pogo Radio! Ey! Wir lieben dich, Rüdi! Wir lieben dich! Rüdi! Rüdi! Mary, say something! Fuck you, Rüdi! Tutti frutti on Rüdi! Tutti frutti on Rüdi! Wow, babalu, babala, bam! Pogo Radio! 89,905,4! Ja! Totaler Orgasmus! Zentrale, wir brauchen dringend Unterstützung. Was brauchen Sie? 1100 Polizeikommissarinnen und Kommissare, fit und sportlich, mit Abitur oder Fachhochschulreife. Und Sie dürfen noch keine 32 Jahre alt sein. Wir suchen Sie. Für einen attraktiven Beruf und einen sicheren Arbeitsplatz nach einem praxisbezogenen Bachelorstudium. Bewerben Sie sich jetzt. Alle Infos unter polizeiberuf-nrw.de. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. 1, 2, 3, 4, denkt ihr, habt die Macht. Sagst mir, ist ein Dreck. Ich rotz dir vor die Füße, du bist ja immer noch nicht weg. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Geh aus meinem Leben, du dummer kleiner Proll. Jetzt rufst du deine Kumpels, Bullen in voller Pracht. Ich sag dir, was du Fatzke, jetzt gebe Straßenschlacht. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland verrecke. Ja, guten Abend. Hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 8. Januar ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist der Chris Scholz. Hallo. Auch bekannt mit seiner Kolumne im Plastic Bomb. Ja, die ist ja jetzt ausgefallen insofern. Ja, ich habe sie gesucht und nicht gefunden. Hab schon gedacht, hätte ich dich irgendwie unter einem anderen Namen irgendwie da irgendwie verewigt. Ja, ich heiße jetzt Michael Will. Ah, okay. Alles klar. Ja, Chris, wir haben uns ja vorbereitet auf diese Sendung heute hier im Bermuda-Funk. Wir haben ein Thema vorbereitet, und zwar ein aktuelles Thema. Das Thema lautet Polizei bzw. Bullen, wie sie auch neckisch genannt werden wollen. Ich würde sowas nie sagen. Also es sind Polizisten, es sind Ordnungshüter. Polizistinnen auch? Ja, auch. Also es sind Polizist unterstrich innen. Ich weiß es nicht, wie genau man das irgendwie ausdrückt. Polizistinnen und Polizisten. Also ich möchte auch nicht als Sexist jetzt dastehen. Ja. Und man hat ja jetzt gerade mitgekriegt in Hamburg, da haben sie ja sozusagen die attraktivsten Viertel abgesperrt. Also eigentlich das Hamburg, das ich so kenne, ist jetzt eingezeichnet auf dieser Karte gewesen, ne? Wo es ist ein Gefahrengebiet, wo halt jetzt die Leute kontrolliert werden, die so aussehen wie du und ich vielleicht. Ja gut, wir sehen ja jetzt nicht so schlimm aus. Mm-mm. Könnt euch auch überzeugen, wir haben eine Überwachungskamera jetzt hier im Studio, ja. In Studio 1. Ganz seriös. Eine Überwachungskamera, wie es auch noch nie ein Radiosender hatte bisher. Da kann man dann auf der Webseite pogoradio.de/webcam kann man dann uns bewundern. Wir haben uns auch extra rasiert und frisch geduscht. Also ich. Geht so, geht so. Ja. Was? Ich habe mich frisch geduscht. Ja, ist ja, ist ja, okay, ist ja. Ja, nein, aber welche Viertel als die, andere Viertel als die, sollten die denn absperren? Ich kenne nur die Viertel. Also das ist irgendwie St. Pauli und dann noch die Schanze und Altona ein bisschen, ne? Ja, wo die Chaoten sind. Ja, genau, wo es schön ist und lustig. Und den Rest kenne ich eigentlich gar nicht von Hamburg. Ja, und das ist halt... Ja. Und deshalb haben so wir die Sache, sag ich mal. Und deshalb haben wir diese heutige Sendung, haben wir dem Thema Polizei und beziehungsweise Bullen, wie sie auch spitzbübisch gerne genannt werden, oder beziehungsweise Polizei, Stadt, Staat. Diese Themen, die ja eng verwoben sind mit der Punkkultur. Ja, auf jeden Fall. Und auch sehr oft schon musikalisch als Thema herhalten mussten. Ja, ich weiß gar in unzähligen Titeln. Hm? Ich weiß gar nicht, wie der Deutschpunk ohne die Polizei irgendwie klargekommen wäre. Ja, was macht Batman ohne den Joker? Ja, genau. Ja, langweilig, dann spiele ich ja einen Klöten rum. Ja. Ja. Und insofern ist die Polizei eine ganz wichtige Einrichtung. Halt alleine, dass man da halt ganz viele Songs drüber schreiben kann. Ohne euch, liebe Polizistinnen und Polizisten, wäre Punkrock heutzutage nicht das, was es ist. Nee, überhaupt nicht. Nee. Also das wäre echt schlimm. Und so wunderbare Lieder, wie zum Beispiel das nächste Lied von den Schnurrbartkumpels, wäre wahrscheinlich nie entstanden. Es hat den wunderbaren Titel Bullenwagenklauen und spielt sich in dem Text, hört mal so raus, spielt sich in St. Pauli ab. Na, geht's los? Ja, es geht los. Die Schnurrbartkumpels. Ja, das kriegst du noch hin, ne? Ja. Chris, sag doch mal was zum Thema Polizei. Ich habe bisher nur positive Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Ja, du bist ja auch so ein Homie, ne? Hängst immer nur daheim rum. Nicht. Also auch in meiner, in meinen Christopher Street Days. Was? In deiner Christopher Street Days? In meinen Christopher Street Days. Wie in deiner Christopher Street Days? Du warst schon kein Techno-Typ, oder? Nein, aber ich heiße Christopher. Ach so, verstehe. Ja, und verstehe. Street und Days, ja, und so weiter. Rüdi. Verstehe. Hast verstehe. Verstanden, ne? Ja, ja, klar. Habe ich immer nur positive Erfahrungen mit denen gemacht. Ja. Die waren immer nett zu mir. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein Latinum habe und ich weiß es nicht. Also ich meine, die haben mich wirklich, also das waren die ersten eigentlich so in meiner ganzen pubertären Laufbahn als Panga, so damals als Minderjähriger geschnackt irgendwie, die mich richtig ernst genommen haben, ne? Also so als Panga und so, Panga-Kartei gab es da und alles. Also da wird man richtig so drauf geimpft. Ja, man merkt doch. Aber ich habe auch viele, trotz vieler schlechter Erfahrungen habe ich auch sehr viel gute gemacht. Muss ich sagen. Gerade deswegen, weil man halt immer so ein. Weil man immer sagt, die sind alle scheiße, ne? Gibt's halt, freut man sich dann umso mehr, wenn man mal ein positives Erlebnis hat. Ich glaube, man merkt, dass du irgendwie aus Süddeutschland kommst. Ja. Also in Köln. Ja, in Köln, ja. Da sind die, glaube ich, ein bisschen lockerer. Ja, in Köln, das ist. Köln, das ist. Also, ist mir auch schon aufgefallen, ja. Und aus Köln bin ich ja noch nie rausgekommen, ja. Insofern. Mag es daran liegen? Es kann gut sein, ja. In Köln, Köln sind die. Kölner Polizei ist wirklich, also, die, wenn man die Großveranstaltung in Köln sieht, das können sie richtig gut. Das ist immer wieder faszinierend, wenn ja. irgendwelche Punks aus, also so Iro-Punks aus München oder sowas da sind. Ja, die glauben es ja gar nicht, ne? Die denken, sie wären in einem polizeifreien Land. Ja, die. Also irgendwann beim Ringfest war, wurde mir mal irgendwann erklärt, also erzählt, dass die Bullen den Punkern erklärt haben, wo sie am besten pennen können, einfach in ihren Schlafsäcken. Ja, und, ja aber nicht so sarkasmusmäßig, sondern ernsthaft, liebevoll. Ernsthaft halt. Ja. Geht nach da hinten, da könnt ihr euch hinlegen und gut ist. Ja. Und keine Ahnung. Klar. In Köln gibt es kein Problem mit Polizei. Wobei ich auch genug Leute kenne, die schon irgendwelche Treppen im Polizeipräsidium runtergefallen sind. Ja, klar. Ja, wir machen ja gleich weiter hier. Wir haben nämlich ohne Ende Lieder gefunden. Ich habe hier mal in meiner digitalen Bibliothek einfach mal das Wort Bulle eingegeben. Und habe dann mal die Lieder ausgesucht, die Bullet heißen. Nicht ausgewählt, ne? Also, und dann kamen dann irgendwie 300 Lieder auf einen Schlag. Logisch. Und dann habe ich nochmal Polizei eingegeben und dann kamen ungefähr genauso viele Lieder. Ja, und, wie gesagt, die Punk-Szene, ja. die rackert sich da so ein bisschen an diesen Leuten. Ja, es ist halt auch so, wenn du, also gerade im Deutsch-Punk-Bereich, also dann machst du auf jeden Fall ein Lied irgendwas mit Bullen. Ja, natürlich. Eins ja. gegen Bullen, eins gegen Militär, eins gegen. Ja, gegen Militär würde ich, glaube ich, nicht so viel finden. Nee. Nee, jetzt kennst du ein Lied gegen die NATO? Jetzt mal ehrlich. Von OHL gibt es bestimmt ja. irgendwas. Nee, die sind doch für die NATO. Ja, okay. Mhm. Gut. Dann gibt es halt was für die NATO von OHL. Komm, ja, lass mal ein schönes Lied laufen, nämlich von deiner Lieblingsband, Die Ärzte. Bullenschwein heißt es. Das waren die Ärzte. Das fasst es sehr gut zusammen. Ja. Machen wir doch gleich weiter mit einer Band aus Bayern, die ja wirklich gut wissen, wie es mit dem Polizeiapparat bestellt ist, weil in Bayern wirklich da, wenn man da ankommt auf dem Bahnhof, wenn man da irgendwie hinfährt mit dem Zug, und man sieht ein bisschen komisch aus, wird man sofort von der Polizei begrüßt. Echt? Ja. Und nicht mit Handschlag. Ich war lange nicht mehr in Bayern. Ja, ja. Also und ich war jetzt auch schon lange nicht mehr in Bayern, aber es ist, ich würde mich wundern, wenn es anders wäre. Grauenhaft. Ja. Die Dogs. Aus Marktl am Inn, glaube ich. Nee, oder so ähnlich? Nee, aus Frauenhof. Marktl am Inn, nee, Frauenhof, da kommt der Papst. Ja, ja, genau, ja. Auf jeden Fall in der Nähe kommen sie her. Hat sie wie Bullshit, wo der www.polizei-beratung.de. Wir wollen, dass Sie sicher leben. Holen Sie sich unsere Beratungsbroschüren, zum Beispiel zum Thema Gewalt, kostenlos im Internet oder bei jeder Polizeidienststelle. Polizei-beratung.de. Kompetent, kostenlos, neutral. Hast du abgefeiert, oder was? Aber sicher doch. Ja? Ja, aber natürlich. Ja, das Bash waren das gerade eben mit Scheiße die Bullen. Ja, das war in den 90ern irgendwann und das war super. Ja, als du noch jung und knackig warst. Und nicht wie so ein Zitzack da irgendwie hier in der Überwachungskamera hier bei pogoradio.de rumhängst. Ja, meine Güte, ich sah schon immer so scheiße aus. Nee, du sahst mal gut aus. Echt? Du hast mal lustige Mütze aufgehabt, als ich dich kennengelernt habe. Ja, die habe ich mal verloren. Ja. Kann ich dir auch erzählen. Ja. Also da war ich von einer APPD-Kundgebung in Bonn irgendwie in Richtung Trier gefahren. Irgendwie zwischendurch war so ein EA80-Konzert, das ich mir angeguckt habe. Und danach habe ich dann halt in einem Bach geschlafen. Und danach hatte ich meine Mütze nicht mehr. Also du meinst diese, ja, genau, diese bunte Mütze. Dann. Ja, diese Schirmmütze. Ja, und danach hatte ich die nicht mehr. Ja. Also das war echt ziemlich scheiße, also muss ich echt sagen. Und am nächsten Tag bin ich dann halt nach Trier zu einem Knochenfabrikkonzert gefahren. Ein Tuhuwabuhu. Ja, echt. Also damals, als ich noch jung und wild war. Ja, genau. Das war noch was. Ja, und da habe ich mich gewundert, ne, weil das Lied heißt ja Scheiße die Bullen von Bash. Da gibt es jetzt eine Band, die heißt Scheiße die Bullen, die kommen aus Freiburg. Und die haben ein Lied. Ihr glaubt es kaum, aber es heißt Scheiße die Bullen. Also ob die sich nach irgendwas benannt haben, und ich weiß es nicht. Ne? Unser Thema heute lautet ja, ihr könnt sofort anrufen, ihr könnt nicht anrufen. Weil alles könnt ihr hier, ihr könnt uns in der Webcam betrachten, ihr könnt zuhören, aber anrufen könnt ihr heute nicht. Aber es geht um, aber ihr könnt im Chat könnt ihr was schreiben, genau. Im Chat könnt ihr uns, ja genau, Scheiße die Bullen, schreibt gerade der Slimer. Ja, der könnt jetzt mitschreiben, wir lesen auch alles vor, was geschrieben wird, solange wir es lesen können. Und jetzt spielen wir Scheiße die Bullen. Ja, wobei ich mich davon, also ich möchte mich da nicht gemein mitmachen, nee, sondern super die Bullen sagen. Ja. Also so als Start. Ich sag jetzt mal egal die Bullen. Ja, halt Polizisten. Scheißegal, halt. Egal. Ja. Illegal. Nee, wie war das? Ja, keine Ahnung. Ja. Also ich möchte nicht, dass da wir rechtliche Konsequenzen. Wir kriegen ja keine rechtlichen Konsequenzen. Echt nicht? Nee, weil es ist ja hier, wir sind ja sozusagen öffentlicher Rundfunk beim Bermudafunk. Und hier läuft ja eh alles total straight. Also ich darf jetzt sagen, wir wollen keine Bullenschweine? Ja, darfst du sagen. Echt? Ja, ist ein Wunsch. Ja, ein Wunsch von Chris nicht. Scholz. Nein. Ja. Scheiße die Bullen, machen sie mit Liebe und mit Scheiße die Bullen aus Freiburg. Ja, wunderbar. Ja, ne? Ja, ging gegen die Bullen. Also das war schon... Ja, so krass würde ich das jetzt nicht ausdrücken. Ja. Weil, na, scheiße die Bullen. Ja, ich meine... Das ist jetzt nicht unbedingt dagegen, ne? Das ist halt einfach nur scheiße. Ja, männliche Kühe sind auch nicht jedermanns Sache. Ja, es ist halt, ne, Landwirtschaft und so. Ist halt ein Thema für sich. Ist ja nicht Landwirtschaft, ist ja Viehzucht. Ja. Übrigens. Ja? Ja, deshalb habe ich dich hier eingeladen, dass du mich hier verbesserst, wenn ich irgendwas Falsches sag. Du sagst doch nichts Falsches. Nee, stimmt. Das habe ich noch nie erlebt. Nee, würde ich nie machen. Nee. Ja, Chris, hast du schon für die nächste Ausgabe eigentlich was vorbereitet? Kann man schon mal spoilern? Für die nächste Plastikbomb-Ausgabe? Du schreibst immer so tolle Kolumnen. Da muss ich nächsten Wochen mal sagen andere, dran. Ich nicht. Ja. Du hast es sogar für die Love A-Platte oder für wen? Oder für Pesco oder sowas, ne? Pesco. Die haben da so eine Platte rausgebracht mit Buch. Die bringen eine Platte raus. Achso, die bringen es noch raus. Ja, die bringen es noch raus. Die haben noch gewartet, bis du fertig warst mit Schreiben, oder wie? Ja, so ungefähr. Mhm. Und bis ein Leser von ihnen fertig, also Hörer von ihnen fertig ist. Ja. Und dann gibt es da halt Texte. Texte. In einem Buch. Wahnsinn. Yeah. Ja, irgendwie so im LP-Design oder irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht so genau. Ja. Aber wenn man eine E-Mail kriegt und sagt, willst du was schreiben, dann macht man das. Wann hast du die E-Mail gekriegt? Letztes Jahr wahrscheinlich. Anfang Dezember? Mhm. Ja, also, wir haben heute das Thema, sag's. Bullen. Bullenstaat, Bullenstaat, Polizeistaat, Bullen auf die Fresse hauen. Also es geht um Punkrock. Darf man auch Schweine sagen? Bullenschweine. Es geht darum, wie eng verwoben kulturell Polizei mit Punk ist. Ne? Also das ist ja ein Thema, das darf man jetzt nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, sondern es ist ja schon wirklich so, das ist so, sozusagen ein Geben und ein Nehmen. Und wir haben heute einen bunten Blumenstrauß an erfrischenden Songs ausgesucht, die diese zwei Themen sozusagen, zusammenführen. Nee, nicht zusammenführen, ausdrücken. Ausdrücken und zwar normalerweise die eine Seite der Medaille. Ja, genau. Ja, gibt es eigentlich eine Punkband, die was für Bullen macht? Also OHL haben jetzt noch kein Lied gemacht. Die wären bestimmt für die Bullen. Könnte ich mir vorstellen, ja. Der Deutsche W als alter Schulermittler. Ja, weiß ich nicht. Ja. Gibt es da irgendwas? Ja. Nee. Das wäre ja jetzt interessant. Doch, es gibt was von den kleinen Strollchen, die Vorgängerband von Knochenfabrik. Ja, so kann man es auch nicht formulieren, nee. Aber irgendwie drei von drei Knochenfabrik-Mitgliedern haben dort gespielt. Also die Vorgängerband von Knochenfabrik? Nee, dazwischen waren ja irgendwie Jahre. Okay, die Vorgängerband von Knochenfabrik. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die Lied gemacht, der schönste Polizist der Stadt. Das hast du heute mitgebracht. Ja, ich weiß. Ja, toll. Ja, ich versuche morgen Klaus zu besuchen und mal gucken, was der sagt. Ja, der sagt wahrscheinlich, ja, toll. Der schönste Polizist der Stadt von die kleinen Strolche. Träumen alle von der schnuckeligen Radefalle. Sie rasen Vollgas durch die Stadt, aber nur wenn Rex nicht gerade die zwei hat. Oh, er ist der schönste Polizist der Stadt. Der Mann, der alle die Herzen hier gebrochen hat. Der Schöpfung ist da endlich, meine Mutter wird geklärt. Und alle Mädchen spielen total verrückt. Lippenbart ist frisch gekämmt. Mit dem Ballermann in seiner Hose wirkt er imposant. Die Mädchen wünschen sich, dass er sie übermannt. Die ist ihm ein Graus, bei Demos teilt er gerne aus. Sehr fleißig geht er Vaterstaat, denn sein Traumziel ist das Almosdezernat. Oh, er ist der schönste Polizist der Stadt. Ein Freund und Helfer, wie man ihn noch nicht gesehen hat. Alle Menschen sind begeistert, wenn wir von seinem Land. Er ist der schönste Polizist der Stadt. Ja, wir merken schon, wie das hier ankommt, hier mit dieser Webcam. Überwachungskamera eigentlich. Total super. Ja, es sind schon viele Leute auch im Chat, die uns bewundern hier, wie toll wir aussehen. Und uns Komplimente machen. Ja, irgendwie ein Max. Irgendwie. Ja, und ein Bullenschwein. Einer nennt sich Bullenschwein. Wollt schon immer mal ein Bullenschwein sein, hier erfüllt sich dieser Traum also endlich, haha. Wie auch immer das gemeint sein müsste. Keine Ahnung. Also das kann man ja so oder so interpretieren. Ja, kann man machen. Es ist jedem selber überlassen. Heute ist das Thema Polizei. Polizei, sehr aktuell, jetzt gerade in Hamburg, wo dann die schönsten Stadtteile von Hamburg sozusagen endlich sicher sind. Die deiner Ansicht nach schönsten Stadtteile. Ja, sag ein Stadtteil, das nicht in dieser Umrandung liegt, das schöner ist, als welches in der Umrandung liegt. Ehrenfeld? Das ist Ehrenfeld, ja. Ehrenfeld, stimmt. Ehrenfeld ist schöner. Superschön. Ja. St. Pauli ist schöner als Ehrenfeld. Oder die Schanze da, oder wie das heißt, Schanzenviertel-Dingens. Da wird man immer von so jungen Frauen belästigt. Aber ich war eigentlich, die meiste Zeit, wo ich in Hamburg bisher war, war ich meistens alkoholisiert. Das geht mir ähnlich. Ja, ne? Ja, irgendwie kommt also man so da an und danach geht es dann so weiter. Und genau. Irgendwann wird man wieder klar auf einer am Fischmarkt. Straße und überlegt sich, jetzt gehst du nach Hause. Aber dein Zuhause ist irgendwie nicht 600 Kilometer entfernt oder noch weiter. Und dann stehst du da. Ja. Klein. Das ist immer gut nachzudenken. Ja. Halt. Also. Nee, Hamburg, also grauenhaft. Ist mal Zeit, dass da was getan wird. Ja, auf jeden Fall. Weil also durchgegriffen wird hier mal. Also ich meine, nach 100 Kilometern bist du dann ja irgendwo in der Pampa oder so, wenn du nach Hause gehen willst. Keine Ahnung. Und dann denkst du auch, also denkst dir so, ne? Ja. Hans am Felsen, ein schönes Lied. Er kommt nicht drauf, wie das Lied heißt. Es heißt Bulle. Ja, Wahnsinn Lied. Jetzt müssen wir wieder reden, ne? Ja, wie es knistert, ne? Die Leute, die hier die Überwachungskameras sehen, die sehen hier gerade, wie meine Tables hier stehen, an den Record-Tables und hier die Platten hier gerade bearbeiten. Hatte so das Knistern gehört am Schluss. Das war kein Lagerfeuer, das war Vinyl. Also ich muss jetzt echt sagen, also dieses Diebels-Alt-Posting da vorne, das hat mich, also ich habe nichts gegen Alt, aber Diebels-Alt ist wirklich widerlich. Keine Ahnung. Du, ich habe ja letzte Sendung, habe ich ja Bierbrauer da gehabt, so Schwarzbierbrauer, die so alles mögliche zusammenbrauen, plus kein Bier, aber ich hatte danach einen richtigen Flotten, ne? Am nächsten Morgen. Das war kein Spaß. Aber, was wollte ich erzählen? Ich hab's vergessen. Keine Ahnung. Ja. Rüdi wollte was erzählen, also stellt's euch vor und gut ist. Und gelten krass, also das finde ich jetzt als Posting ehrlich gesagt auch ein bisschen. Gilden alt? Wie heißen das? Gilden Kölsch, ne? Ach so, ja, natürlich Gilden Kölsch. Ja, du bist ja. Ach, das Alte habe ich gar nicht gesehen. Ja. Aber wir dürfen ja keine Bierwerbung machen. Ah, das ist auch der Max, ne? Mhm. Ja, der ist ein bisschen doof. Ja, der Max ist total ein Spinner. Total der Spinner ist das. Ja. Wir wollten über Polizei reden, ne? Ja, genau, über Polizei. Genau, über Polizei, Willkür, Gewalt über Hamburg gerade, wie es abgeht im Gefahrengebiet und die ganzen Leute, die aufgrund ihrer falschen Frisur, Haarfarbe, Körperhaltung einfach nicht mehr aus ihren eigenen Löchern kommen und den Abend irgendwie dann an der PlayStation 4 verbringen müssen, weil sie irgendwie Ausgangssperre haben. Ja, für die machen wir heute Abend die Sendung. Ja, ich finde das eigentlich ziemlich... In Gedenken. Ich finde das ziemlich richtig. Mhm. Also ich meine, wenn die schon irgendwie bunte Haare haben oder sowas... Dann kann man auch mal daheim bleiben. Da ist ja schon so ein Gefährderpotenzial und die sollte man auch gar nicht auf die Straße lassen. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich war ja letztens auf der Straße, was ist passiert, bin mit dem Fahrrad hingefallen und jetzt habe ich eine Rippenprellung und die Brille war am Arsch und alles kaputt. Ne, wäre ich lieber daheim geblieben, wäre nichts passiert. Das kenne ich. Ja, allerdings hätte ich nicht so schön gesungen dann beim Karaoke. Rüdi, ja, erzähl mal genauer. Nein. Nein. Karaoke. Ja, das war so ein Karaoke-Abend in einer illegalen Bar hier in Köln. Da gibt es nämlich illegale Bars, wo man noch rauchen darf und wo das Bier 1,40 Euro kostet. Und die gibt es auch in Köln. Wir sind natürlich nur Leute, die unterwegs sind. Also, ne? Ja, also für so Power-Menschen wie dich. Genau, so Pro-User. Ja. Pro Köln-User. Na, pro Köln-User. Nee, okay. Pro Köln-User ist scheiße, ja. Ja. Ja, ein ja, nee. Kackschlächtiger Verbrecher. Ja, Versprecher, Kackschlacht. Ja, oder Knochenfabrik. Eine Knochenfabrik schon wieder? Nee, wir spielen jetzt was in Kackschlacht. Was heißt schon wieder? Hatten wir das schon? Nee, wir spielen jetzt was in Kackschlacht. Okay. Ist auch eine der neueren Bands, ein absoluter Starter, ne? Der abgeht wie eine Rakete. Ein Goer, ja. Sozusagen da, wo man, wenn Punkrock ein Börsenaktienmarkt wäre, dann würde ich jetzt sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Und diese Band hat ein Lied rausgebracht. Das Lied heißt, du wirst nicht glauben, Chris. Ich zeig dir das hier. Die beiden davor schon. Bulle! Du kannst so hart verlierer sein. Ja, das ist jetzt eine Frage an den Chat. Was heißt Bulle auf Französisch? Merde oder sowas, ne? Oder? Nein, Bulle, das französische Wort Bulle. Das gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt. Auf jeden Fall. Also Flick, ja. Flick, sagen die doch, oder? Keine Ahnung. Das sind diese Verkehrspolizisten in Frankreich und Polizistinnen. Boah, ich kenne mich da nicht aus. Ja. Ich fahre zwar gerne nach Frankreich, aber ich unterhalte mich nicht mit den Leuten. Man trifft auch keine Bullen, wenn man da durch die Prärie fährt, ne? Ah, doch. Ich wurde mal kontrolliert und das war ganz entspannt. Ja, wir sind hier jetzt beim hier bei Pogo Radio. Wir haben ja ein ganz entspanntes Verhältnis zur Exekutive, zur Staatsmacht, zu den Polizistinnen und Polizisten. Wir sind Freunde der grünen Uniform, auch jetzt der blauen Uniform und auch der schwarzen Uniform. Schwarze Uniform? Ja, in Hamburg haben sie so schwarze Uniformen. Die hat der Schill eingeführt. Weißt du, dieser Schill, dieser Kokser. Meine Güte. Ja, der jetzt irgendwo auf den Inseln rumhängt irgendwie und sich irgendwie verdrückt hat. Oder wo hängt denn der Schill jetzt eigentlich rum? Der hat sich doch irgendwie abgeseilt. Gute Frage. Ins Ausland. Also irgendwie. Und der hat damals, hat er gesagt, was ist damals, vor ein paar Jahren irgendwie, dass die Bullen in Hamburg jetzt außer Uniform tragen müssen wie die Amis, weil es cool aussieht, so wie im Film. Ja, Hauptsache es sieht cool aus. Also es geht ja nicht darum. Und er wollte auch, dass sie dann so Alarmsignale auf den Dächern von Bullenwagen haben, das so auch so klingt wie bei Kocek. Aber das hat er, glaube ich, nicht durchgekriegt. Und er hat auch durchgesetzt, dass die Motorradbullen in Hamburg Harleys fahren. Cool. Und keine BMWs. Obwohl die BMW-Motorräder natürlich unanfälliger sind für Reparaturarbeiten und einfach fahren von A nach B und die Harley ist halt immer ständig kaputt sind, aber scheißegal. Aber ein Bulle muss eine richtige, fette, getunte Harley haben und deshalb hat der Schill das eingeführt und deshalb war der Schill absoluter Liebling von allen Hamburger Bullen, ja, die gerne auch auf amerikanische Spielfilme stehen und deshalb vielleicht zur Polizei gegangen sind, weil sie gedacht haben, sie wollen auch so ein cooler Bulle werden, wie zum Beispiel in dem tollen Film von, wo der Bud Spencer mit Terence Hill. Gibt es so einen tollen Bullenfilm? Einige, ja. Ja. Also die haben nicht nur Western gemacht, sondern auch geile Bullenfilme. Nee, auf jeden Fall. Also ja. Jeder Film mit Bud Spencer ist super. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wovon du sprichst. Ich weiß es auch nicht mehr. Wir machen jetzt einfach weiter. Der nächste Song heißt Bulle. Ja. Ein Lied von Atonal. Atonal, auch eine Band aus den Neu-Fünf-Ländern, aus dem ehemaligen Osten, aus der Zone. Und das Lied heißt Bulle. Bulle. Habe ich schon gesagt, dass das Lied Bulle heißt? Bulle. Ob du stehst oder ob du läufst, ob du nicht Müssen wir jetzt weitermachen? Ja, wir müssen jetzt weitermachen. Wir haben immer noch das tolle Thema Polizei. Also diesmal ist es eine sehr, keine politische Sendung, sondern eine kulturelle Sendung. Es geht, das Thema heißt Punkrock in Verbindung mit Polizei. Also ja, ohne Punk, ohne Polizei kein Punk. Ohne. Ich denke, ohne Punk keine Polizei. Ohne Punk keine Polizei? Nee, glaube ich nicht. Nee, doch, denke ich schon. Nee, nee. Also zumindest seit Ende der 70er nicht mehr. Was war als erster? Huhn oder Ei? Das ist genau die Frage. Ja. Aber ich denke, die Polizei wird sich auch nicht mehr halten, wenn der Punk nicht mehr da wäre. Also die müssen sich ja an irgendwas abreiben. Ja, da muss man halt auch so sehen. Also was ist alles Punk? Ne? Da muss man das erstmal neu deklarieren. Ne? Also die ganzen Verkehrstoten und sowas und die Autounfälle und die Tempolimit-Sünder oder was. Ne? Sind das jetzt alles Punks? Nee. Doch, auf jeden Fall. Ja? Ja, anders okay. Kann man es einfach nicht sagen. Also wenn du das so siehst, dann sehe ich das jetzt auch so, weil du hier also ich weiß nicht, wie viele Leute umgefahren zuhören? Werden, ja. Halt aus irgendwelchen Punkrock-Gründen. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Weil die Leute alle Tote Hosen hören und dann mit 200 mit ihrem Golf GTI über die Autobahn schrubbern und dann irgendwie bei jemand anders hinten reinfahren, weil sie nicht sehen, wo das Stauende ist. Genau so, ja. Ja, wahrscheinlich ist es so. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, nee, also. Wissen tun wir es nicht. Die Polizei gäbe es nicht mehr ohne Punk. Hm. Ich könnte jetzt noch 5 Lieder spielen mit dem tollen Titel Bulle. Aber. Das sind 3, Rüdi. Aber so ein. Was? 3? Nee, wir haben 5. Halt doch einfach die Fresse, sieht doch keiner. Ich kann da jetzt einfach 5 behaupten. Ja, aber du hast schon 3 gespielt. Ja, ich habe schon 3 gespielt, aber hätte noch 5. Nein, noch 2. Okay, Condor. Glaubt ihm nicht. Condor, eine Band aus Österreich. Die haben noch ein Lied, das heißt Bulle. Und dann noch eine Band, die heißt Spätzlestreck. Die haben auch ein Lied, das heißt Bulle. Das würde jetzt laufen. Nee, aber es wünscht sich ein gewisser Max aus E. Wünscht sich. Notruf von Kornfabrik. Na ja, oder? Wünscht sich Notgemeinschaft Peter Pan, eine Band aus Hamburg. Ich habe das auch ziemlich weit vorne gehabt heute Abend und wollte auch das Lied spielen, aber dann habe ich mal reingehört und das war mir doch zu etwas zu unreflektiert. Also, die haben einfach das Thema Polizei oder Polizistinnen, Polizisten einfach zu unreflektiert in ihrem Liedtext auseinandergenommen. Zu einseitig. Wie kann man da unreflektiert sein? Ja, man muss ja schon ein bisschen irgendwie alle Seiten betrachten, beleuchten und so weiter, ne? Ja, finde ich schon. Ja, aber ich spiele es trotzdem, jetzt auch nicht in weil, der, Sendung weil, der, weil der Max doch wirklich ein netter Kerl ist, spiele ich es. Aber davor spiele ich dann dafür noch eine Polizeiberatungswerbung. www.polizei-beratung.de Wir wollen, dass Sie sicher leben. Holen Sie sich unsere Beratungsbroschüren, zum Beispiel für Senioren, kostenlos im Internet oder bei jeder Polizeidienststelle. polizei-beratung.de Kompetent, kostenlos, neutral. Das Minus finde ich so. Ja, das Minus ist geil, ne? Was. Ja doch, ich muss mich gerade ein bisschen aufregen. Der Chris hat mich gerade eben angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, wieder ein Papierfanzin zu machen. Da muss ich einfach mal klar verneinen, weil auf diese Kacke habe ich keinen Bock mehr. Du bist doof. Ja, ist so. Kannst du ruhig die Bullen rufen. Ist mir scheißegal. Dass du mich jetzt irgendwie eine Minute lang angeschrien hast, fand ich jetzt auch irgendwie interessant. Ja, währenddessen kam ja Notgemeinschaft Peter Pan. Die haben mich ein bisschen aggressiv gemacht. Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Ja, wahrscheinlich. Diese Punker sind schuld. Ja, man darf die Lieder eigentlich, die Lieder von Punkbands, die gegen Polizei und Polizeistaat gehen, darf man nicht so unreflektiert betrachten. Man muss ja auch ein bisschen muss man auch sich so selber so ein Hirn einschalten und mal sich Gedanken machen, wie das alles so läuft. Ja, hättest du mal gemacht. Man darf es nicht als Gewaltaufruf sehen oder sowas. Ne? So, man muss ja auch ein bisschen... Nee, natürlich. Ja. Also, da muss man. Aber trotzdem hätte ich hier jetzt gerne in die Fresse gehauen, einfach so ohne Grund. Und ja, dann mach doch. Ja, mach ich auch meine gleich. Meine Güte. Ja. Wen interessiert's? Ja, wen interessiert's? Ja, kann ich dir gleich mal sagen, wen es interessiert. So, Chris, du hast einen Liedwunsch frei. Aber jetzt sag nicht irgendwie Betontod. Was haben wir noch? Wir haben noch 9 Minuten. Ja, wir haben noch 9 Minuten und dann... Dann nehme ich noch die Kotzbrocken. Die Kotzbrocken willst du haben? Obwohl dein bester Kumpel und Freund, der die Kotzbrocken auch alterstechnisch irgendwie nahesteht, die nicht leiden kann. Das ist mir sowas von egal. Der kann die nicht leiden und ich finde die Kotzbrocken sind auch so eine schwierige Band. Also ich mein, ja, dann mach die Boys. Nee, die Boys, nee, die finde ich eigentlich auch nicht doch, so toll. Nee, weil doch, mach jetzt mal was Englisches. Ja, Englisch. Immer na nur gut. Deutsch. Na gut, weil du es bist. Weil du hier zu Gast bist und weil ich ja immer sag irgendwie. Und danach Knochenfabrik. Genau. Ja, das waren die Boys mit dem Lied Cop Cars. Und Chris, ja, bist du jetzt wieder lieb mit mir? Weil ich dein Lied gespielt habe. Ja, das ist war schön. Sein Lied? War schön. Hat er sich gewünscht. Ja, die Boys sind ganz großartig. Ja, und der Slimer, der hat sich ein Lied gewünscht von der Gleichlaufschwankung, eine Band aus dem Osten auch, aus Halle. Oh Gott, schon wieder diese... Wie, schon wieder diese... Ach, die haben wir vor der Sendung gehört. Die müssen jetzt gerade nochmal. Diese Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Osten. Ja, die sind dort geblieben. Die sind dort geblieben. Die sind dort geblieben. Hallo. Hallo. Ja, aber sind in unsere Sozialsysteme eingegangen. Ja, sind. Wandert und so weiter. Ja, die Arschlöcher. Nee, echt, die sind scheiße. Ey, was? In Halle an der Saale ist es nach einem Punkrock-Konzert in der Nacht zu schweren Ausschreitungen gekommen. Mehrere hundert Punks zogen randalierend durch die Straßen und bewarfen Polizisten mit Pflastersteinen. Schlag doch zu! gleich was. Kommt noch was, da kommt noch was, da kommt noch was. Wer will? Da kommt noch was, da kommt noch was. Achtung, kommt noch was. Vorhin hat ein Bulle auf mich mit Glasscheiben geworfen, mit einer Bierflasche. Das hat halt tierisch wehgetan. Und seitdem hasse ich Bulle. Bullen. Ich wollte mal Bulle werden, aber das lasse ich. Die sind echt zum Kotzen, die Typen, ja. Ja. Das war wieder Pogo Radio mit Mutterfunk und ich muss noch eine kleine Story, nee, kann ich gar nicht loswerden, weil wir haben nur noch 3 Minuten. Aber mich haben mal Bullen vor Nazis, von Neonazis oder Nazis, wie sie auch immer sich gern nennen, haben mich Bullen geschützt, haben so eine Wand aufgebaut und ich stand mit meinen 2, 3 Kumpels dahinter am Bahnhof. Die kamen da gerade rein, so Fußballfans, und die wollten uns eigentlich fressen. Und ich stand kichern dahinter und vor mir die Bullen. Und es war doch eigentlich ein sehr positives Erlebnis, das ich mit der Polizei hatte. Mit Bullen und Nazis hatte ich auch schon sehr gute Erlebnisse. Und jetzt spielen wir das mal. Und also dieser Kommentar da, also das ist ja... Dass der Chris das Bier mit den Zähnen aufmacht, das kann, glaube ich, an dieser Kamera liegen. Das kann nicht sein, oder? Nee, sowas würdest du nie machen. Sowas würde ich nie tun. Nee. Das würde ich nie machen. Nee. Ja, das war wieder Pogoradio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 8. Januar ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Hörern, allen Polizistinnen und Polizisten, besonders die in Hamburg, die jetzt gerade irgendwie auf der Reeperbahn rumstehen. Und In der Gefahrenzone. Ja, in der Gefahrenzone, in the Danger Zone. Ja. Yeah. Und jetzt spielen wir mal was von Hansaplast. Ein uraltes Lied. Uralt. Polizeiknüppel. Ich mach Deutschland zum Reich. Zack, zack, hau rein, rechts, links, rechts. Mir kommt, ich bin ein Polizeiknüppel. Ich bin ein Polizeiknüppel. Ich bin dem Bullen sein stärkstes Glied. Was wär das Schwein denn ohne mich? Hat dem wir ja sonst gar nichts dran. Ohne seine Uniform.